You motherfucking Lockenbrocken! Nicht lachen dabei. Psst. Jetzt nochmal. You motherfucking Lockenbrocken! Nochmal. You motherfucking Lockenbrocken! Jetzt nochmal. You motherfucking Lockenbrocken! Das letzte. Ich will, dass er in Schmutz brät! Du, das da warst, du hast deine... Nee, scheiße. Ich hab's schon wieder vergessen. Die da sind, wer... Ja, aber die da sind... Wohin musst nee. Das du bist? Oh, Mann, ey. Ich will dich... Meister mich in zwei. Ich will dich rasieren. Nein. Ich will deine Haare, Klaus. Sonst schlägt... Ich... Nee. Ach, Mann. Du bist... Nein. Du bist... Mann. Mann, Mann. Du bist ein Arbeits... Du bist Arbeitsnehmer, Mann. Ob das... Was? Du bist Arbeitnehmer, Mann. Ob das so... Was denn? Ich bin ein Phänomen. Doch hab ich ein Problem. Nein. Natürlich. Ich bin ein Phänomen. Doch hab ich ein Problem. Einst hatte ich gülden Haar. Davon ist nichts mehr. Da. Scheiße. Gerufen oder? Ja. Also. Ja, nein. Doch, niemals. Hm. Ja! Nein! Doch. Doch! Niemals. Niemals! Ich muss das haben. Wieso musst du das haben? Was soll der ganze Scheiß? Falsch. Das, was mir am... Das was? Ich brauche. Nein. Ich. Scheiße. Warte mal, wo ist es denn überhaupt? Da oben. Ach, da. Einfach irgendwann? Ja. Wollte das noch kurz ab. Das wird mir dabei helfen, noch mehr Kapitän. Oh Mann, Mann. Ich will die Haare. Ich mach sie. Was? Das war scheiße. Jetzt prügeln wir noch sinnlos auf ihn ein. Mit dem wird bald Feier... Scheiße. Ey Gott, kannst du eigentlich auch Kopfstimme singen? Ist jetzt das Ganze normal, aber lauter. Ja, dann wird's aber weniger blöd. Wieso weniger blöd? Du kannst doch wohl laut und blöd sein. Du mach. Ja. Ey Gott, kannst du eigentlich auch Kopfstimme singen? Jetzt das Ganze nochmal deutlicher. Ey Gott, kannst du eigentlich auch Kopfstimme singen? Die Scheiße ist dann los. Da sehe ich ein Schild. Hier gibt es auf die Fresse. Oder soll es böse kommen? Hier gibt es auf die Fresse! Dann kam der Schlag mit der Teflonpfanne. Das nächste Mal kriegst du auf die Fresse. Und dann gibt. Wann muss ich ihn einsetzen? Gleich danach. Hi, alles kommt jetzt weg. Hi, weg mit diesem Dreck. Das zweite Mal. Das Arbeitsamt. falsch. Ja. Ich muss früh. Gott. Gott, Gott, Gott, tu uns nicht weh. Wie ging der Text weiter? Gott, muchos gracias, muchos gracias, muchos gracias, muchos gracias. Mir ist mir zu warm im Unterweltsdarm. Aber das. Ich hab die Faxen dicke mit ihm. Nee, das war schon. Gott, Gott, Gott, tu uns nicht weh. Gott, Gott, das ist scheiße. Gott, Gott, Gott, tu uns nicht weh. Gott, Gott, Gott, das wäre nicht okay. Schnaps. Was Papa sagt, das wird gemacht. Du Made. Ich hab was vergessen. Scheiße. Jetzt hab ich voll den Kehlkopf verkackt. Er ist bös zum kleinen Klaus. Scheiß. Der Rasenmäher mäht Molke vom Make Must, wo. Scheiße, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Das reicht doch schon. Schlamm. Schmutz! Mist, das bringt überhaupt nichts.